Um Politik und Musik geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ausflug in die grimmige Lebensrealität vieler Afroamerikaner. Los ging's mit dem Selbstporträt eines Mannes, der beunruhigend noch am in seinem Kopf hört. Er sitzt in einem Gefängnis und fühlt sich dort immerhin als Chef einer Clique. Aber die Perspektive, draußen zu leben, scheint ihn eher zu verunsichern. Er weiß nicht, was ihn dort erwarten wird. Kurz nach seiner Entlassung gerät er auf der Straße an jemanden, der ihn provoziert. Das scheinbar unvermeidliche Handgemenge sorgt letztlich dafür, dass der Held wieder in den Knast kommt. Sein Rückgriff auf Gewalt als Konfliktlösungsmethode kommentiert der Ich-Erzähler trocken mit den Worten: Ich schätze, alte Gewohnheiten wird man nicht so schnell wieder los. Voices heißt der Track. Und der ist, wie die beiden letzten Nummern, von einem Doppelalbum des Labels Raptivism Records. Wie der Name vermuten lässt, geht es dem Label um die Verbindung von Rap und Hip-Hop mit politischen Aktivitäten. Die beiden Tracks kommen von dem Compilation-Album No More Prisons. Die verschiedenen Rapper werfen da kritische Blicke auf das Justizsystem der USA. Leider sind die Texte nicht mit abgedruckt, dafür aber einige interessante Zahlen. 1995 berichtete eine Kommission davon, dass Weiße etwa 52% der Crack-Konsumenten stellen, Afroamerikaner nur 38%. Trotzdem haben 88% der Verurteilten wegen Crack-Verurteilten schwarze Hautfarbe, nur 4,1% sind Weiße. Des Weiteren weist der Hüllentext auf den engen Zusammenhang hin zwischen dem Anstieg der Regierungsausgaben für Gefängnisbauten und das Einsparen im Bildungsbereich. Drei Tracks waren das, wie gesagt, von diesem Doppelalbum No More Prisons zu hören waren. Zu Beginn Daddy O mit Voices und gerade eben Lyric and Mike Gadd mit Let Us Go und Yazid mit Underground Railroad. Das Album No More Prison erschien 1999 bei Raptivism Records. Vor Yazid gab es die oft als Urväter des Rap bezeichneten Last Poets. True Blues heißt der Song, eine Art Reader's Digest der Geschichte der Afroamerikaner in den USA. Aufstände in Los Angeles gab es nicht erst im Umfeld der Rodney King-Ereignisse, sie gab es auch schon Mitte der 60er Jahre und von ihnen handelt der nächste Song und von der Berichterstattung in den Medien.